Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter Gott sagt, ich liebe die Stadt Zion sehr. Ich war früher sehr böse auf sie. Dritter Gott sagt, ich komme zurück nach Zion. Ich wohne jetzt in Jerusalem. Jerusalem ist nun eine gute Stadt. Vierter Gott sagt, alte Männer und Frauen sitzen in Jerusalem. Sie haben Stöcke in der Hand. Sie sind sehr alt. Fünfter, die Straßen der Stadt sind voll mit Kindern. Jungen und Mädchen spielen dort zusammen. Sechster Gott sagt, das Volk findet das wie ein Wunder. Aber für mich ist es kein Wunder. Siebter Gott sagt, ich rette mein Volk. Ich hole sie aus dem Osten und Westen. Achter, ich bringe sie nach Jerusalem. Sie sind mein Volk. Ich bin ihr Gott. Ich bin gut zu ihnen. Neunter Gott sagt, seid stark bei der Arbeit. Ihr hört heute die Worte der Propheten. Sie bauen den Tempel wieder auf. Zehnter, früher gab es kein Geld für die Arbeit. Die Tiere brachten nichts ein. Es gab keinen Frieden. Elfter, aber jetzt bin ich anders zu meinem Volk. Das sagt Gott. Zwölfter, die Pflanzen wachsen gut. Der Wein bringt Früchte. Die Erde gibt viel Essen. Es regnet zur rechten Zeit. 13. Früher war Juda und Israel ein schlechtes Beispiel. Jetzt helfe ich euch. Habt keine Angst. 14. Gott sagt, früher wollte ich euch strafen. Eure Väter machten mich sehr sauer. 15. Aber jetzt will ich Jerusalem Gutes tun. Ich helfe dem Haus Juda. Habt keine Angst. 16. Das sollt ihr tun, sagt immer die Wahrheit. Seid ehrlich und gerecht zueinander. 17. Denkt nichts Böses über andere. Lügt nicht beim Schwören. Ich hasse solche Dinge. Das sagt Gott. 18. Gott sprach wieder zu mir. 19. Gott sagt, die Fastentage werden nun Freudentage. Es gibt große Feste. Aber liebt die Wahrheit und den Frieden. 20. Gott sagt, es kommen noch viele Menschen. Sie kommen aus vielen Städten. 21. Die Menschen sagen, wir gehen zu Gott. Wir wollen Gott um Hilfe bitten. Ich gehe auch mit. 22. Viele Völker kommen nach Jerusalem. Sie suchen dort den Herrn. Sie wollen zu Gott beten. 23. 10 Männer aus fremden Ländern kommen. Sie halten einen Mann aus Juda fest. Sie sagen, wir gehen mit euch.